Deutschlandradio Kultur, 8:10 Uhr. Sie hören die Ortszeit. Facebook bestimmte die Börsennachrichten in dieser Woche mit seiner Premiere an den Aktienmärkten und bringt auch wieder Schwung in die Diskussion über den Umgang mit den Daten. Das soziale Netzwerk möchte, dass wir uns bald alle im Netz mit seiner Anwendung Facebook Timeline, auf Deutsch Facebook Chronik, präsentieren. Netzscout Christine Watti hat das nicht nur schon mal ausprobiert, sie hat sich auch mit dem Für und Wider befasst. Guten Morgen. Guten Morgen. Zu Beginn nochmal, Sie müssen uns nochmal erklären, was denn der Aufreger ist bei diesem Timeline oder Chronik. Ich bin bei Facebook, aber ich habe das immer noch nicht begriffen. Also der große Aufreger ist erstmal im Allgemeinen, dass dieses Feature vor Monaten von Facebook vorgestellt wurde und man hat aber damals den Eindruck vermittelt, dass man sich entscheiden könne als Nutzer, ob man denn diese Chronik-Ansicht irgendwann verwenden möchte oder ob man bei der ganz normalen, uns schon lange bekannten Facebook-Ansicht bleiben möchte. Und jeder könne sich also entscheiden. Nun soll aber diese neue Ansicht demnächst jeder benutzen. Man wird quasi zwangsverpflichtet. Es gibt noch keinen richtigen zeitlichen Ablauf, beziehungsweise ist das alles so ein bisschen bedeckt, wann es genau sein soll. Wahrscheinlich im Februar wird es nach und nach umgestellt. Und das ist in erster Linie das, worüber sich alle beschweren, dass Facebook uns damit etwas auferlegt, worüber wir uns nicht mehr richtig oder worüber wir uns nicht richtig entscheiden können, ob wir es wollen oder nicht. Also man hat einfach keine Wahl. Genau. Wie wird das denn dann funktionieren, genau dieses Facebook-Chronik? Also bisher gab es ja die Pinnwand. Dort schreibt man unter der Frage, was machst du gerade rein, was man so tut, und je nach Einstellung können das dann die Freunde oder gleich alle sehen. Und diese Pinnwand, die zeigt eben immer nur chronologisch die aktuellen Beiträge und man kann sich zwar in die Vergangenheit klicken und die älteren Beiträge anschauen, aber hat eben vor allem Überblick über die aktuellen Statusmeldungen, Freundschaften, Fotos, Videos, was auch immer man gerade postet. Und die Chronik, die verändert diese gesamte Ansicht und bietet dann so eine Art Zeitstrahl an, auf der man sich durch sein digital aufbereitetes Leben klicken kann. Das wird von einem sehr amerikanischen Facebook-Werbefilmchen präsentiert, wie so ein ganz wunderbares interaktives Tagebuch von der Geburt des Nutzers, sofern man irgendwelche Kinderfotos eingestellt hat, bis heute ist dann jeder Abschnitt des Lebens nachzuvollziehen für den Nutzer selbst und für die Freunde. Und wenn man natürlich ein ganz straightes, schönes Leben führt, dann es ist auch ganz nett anzusehen und ganz nett präsentiert. Ja, ist die Frage, ob das Leben dann immer so ist. Das könnte ja auch ein Argument dagegen sein. Manchmal ist man ja froh, wenn man bestimmte Postings, bestimmte Fotos dann eben nicht mehr sieht bei Facebook und die dann weg sind. Ja, genau. Das ist auch das Lieblingsbeispiel der Kritiker, zum Beispiel der Beziehungsstatus, weil man den ja auch vielleicht mehrfach verändert und dann froh ist, dass das irgendwann in den Niederungen des Internets verschwunden ist. Und natürlich sowieso, was ich wann auf meine Pinnwand geschrieben habe, wir sind ja aus der analogen Welt gewöhnt, es ist ganz gut zu denken, dass wir manche Sachen einfach vergessen können oder dass wir auch Leuten, die wir neu kennenlernen, nicht mehr alles erzählen müssen, was mal irgendwann war, und je nachdem, wie offen wir uns gegenüber Facebook gegeben haben, genauso durchsichtig macht uns dann auch die Chronik für andere, aber eben auch für Facebook. Also das ist zumindest ein Kritikpunkt, dass man sein Leben nicht mehr so ganz schön vertuschen kann, wie man es vielleicht möchte. Kritikpunkt ist aber natürlich auch, dass Facebook tut es nicht aus Spaß, um uns was Schönes Neues anzubieten, sondern um die Profile schärfer zu gestalten für potenzielle Werbekunden, dass die genauer wissen, wer wir eigentlich sind, und hofft natürlich, dass wir noch mehr zusätzliche Infos aus unserem Leben in der Chronik platzieren und auch, dass wir über die Timeline-Apps, die es geben soll, noch mehr Informationen in die Chronik einfließen lassen werden, zum Beispiel welche Musik wir gerade hören, wo wir uns gerade befinden etc. Also dass der gläserne Mensch ganz direkt vor der Tür schon steht und nicht mehr nur ein Gespenst der Zukunft ist. Also Sie haben das ausprobiert, wie fühlt es sich denn an, wenn man da unterwegs ist? Ich finde ehrlich gesagt, es ist gar nicht so schlecht und es geht wie immer bei Facebook darum. Also wie immer bei Facebook. Ja, nicht? Aber es geht auch wie immer bei Facebook darum, die Privatsphäre-Einstellungen zu klären. Also ich fand es an mancher Stelle sogar diesen Zeitstrahl ganz sympathisch, weil er mir auch anzeigt, welche Infos ich in den letzten Jahren dort hinterlassen habe und weil nicht mehr dieses dumpfe Gefühl regiert, was habe ich damals geschrieben, was habe ich da schon mal gepostet und was macht Facebook damit, weil ich kann mich nicht mehr erinnern, auf den Servern von Facebook liegen aber all diese Informationen, und dieser Zeitstrahl zeigt mir alles, was ich da reingeschrieben habe, und diese Übersichtlichkeit, die ist vielleicht auch ganz heilsam, das in Bezug darauf, was wir eigentlich Facebook die ganze Zeit mitteilen. Und natürlich kann man wie immer bei Facebook auch Sachen löschen, also zumindest für die Öffentlichkeit, vielleicht nicht unbedingt für Facebook. Und man kann eben in Privatsphäre-Einstellungen nochmal gucken, was möchte ich eigentlich wem zeigen. Also es bleibt dabei, die Chronik macht, glaube ich, Facebook nicht wirklich schlimmer. Sie zeigt uns nochmal viel eher, was wir Facebook eigentlich anvertrauen und wie dann unser Leben in digital aussieht. Und damit kann man sich an dieser Stelle sehr gerne sicherlich nochmal drüber auseinandersetzen, statt zu denken, dass fällt irgendwann unter den Tisch, nur weil wir es nicht mehr sehen können. Eine Frage, mit der sich auch unser Medienmagazin Breitband immer wieder beschäftigen wird. Heute allerdings nicht. Die Kollegen sind unterwegs. Genau, die sind aber auch auf Breitband. Aber sie sind heute auch unterwegs mit dem ganzen Sendungsteam. Ab 14.05 Uhr wird gesendet von der Transmediale, dem Festival für Medienkunst und digitale Kultur in Berlin. Vielen Dank. Unser Netzscout Christine Watti, 8.15 Uhr, 8:15.